So, hallo. Klasse, dass so viele kommen sind. Ich habe hier auf meinem Zettel jetzt erst als erster Punkt, dass ich was über den seltsamen Zusammenschluss erzähle und negative Nachmittage. Aber wenn ich so ins Publikum reingucke, denke ich, muss ich wahrscheinlich über den seltsamen Zusammenschluss nicht viele Worte verlieren, da die meisten, glaube ich, inzwischen wissen, um was es da geht und was das ist. Und die Website müsste inzwischen auch bekannt sein, www.seltsamer-zusammenschluss.org. Die Programme vom seltsamen Zusammenschluss, die liegen ja auf den Tischen, glaube ich, aus. Ja. Da werden auch die nächsten negativen Nachmittage sind da angekündigt und stehen auch kleine Einführungstextchen drin. Wir haben heute die Nadja Rakowitz eingeladen und da ja eigentlich auch bekannt ist, dass der seltsame Zusammenschluss nicht eine Konglomeration von Einzelpersonen irgendwie ist, sondern dass der seltsame Zusammenschluss vom Anspruch her ein Prozess ist, und zwar ein Prozess, der sich mit historischen Erfahrungen kritisch und selbstreflexiv auseinandersetzen möchte, revolutionäre Theorie und Praxis aneignen und aufzuarbeiten. Und insofern, dass der seltsame Zusammenschluss jetzt nicht eine Gruppe von Personen ist, bedeutet jetzt auch, dass heute die Nadja sich an diesem Prozess beteiligt und insofern in dem Prozess involviert ist. Und insofern darf ich sie auch als seltsamer Zusammenschluss begrüßen. Die Nadja hat 1999 war das, ein Buch geschrieben, das dann... Na, geschrieben habe ich schon länger. Fünf Jahre lang. Veröffentlicht habe ich es dann. Veröffentlicht 1999, 2000 ist es dann bei Sa'ira erschienen. Mit dem Titel Einfache Warenproduktion, Ideal und Ideologie. Dazu haben wir sie dann jetzt auch eingeladen. In dem Buch setzt sie sich kritisch mit Vorstellungen von, wie Marx das jetzt nennen würde, zwergenhafter gemeinschaftlicher Produktionsweisen, Produktionsformen auseinander und mit den Geldideologien, die daran verknüpft, verbunden sind. Sie hat in der Weise auch die marxische Kritik an solchen Ideologien in ihrem Buch rekapituliert. Das Buch liegt hinten auch am Büchertisch aus, ist auch zu erwerben. Also eins hat die Nadja hingelegt, eins habe ich hingelegt, also könnt ihr zu mir oder zu Nadja kommen und eins erstehen, wenn ihr wollt. Ja, zum heutigen Ablauf. Nadja wird ein Referat von Dreiviertelstunde halten. Danach machen wir eine kurze Pause, um dann in die Diskussion einzusteigen. Worauf ich noch hinweisen muss, ist, die Veranstaltung ist gesponsert von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Deswegen müssen wir jetzt da eine Liste rumgeben. Das mache ich jetzt am besten gleich, wo alle so ihren Namen eintragen sollen, damit auch das Geld dann zu uns kommt. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat uns dann nämlich Geld zugesagt, wo wir uns deswegen auch bedanken wollen dafür. Ein weiterer Dank geht ans DemoZ für die Bewirtung hier und überhaupt, dass wir die Veranstaltung hier machen können und machen dürfen. Und ja, eigentlich genug der Worte. Ich übergebe jetzt an die Nadja. Jo, vielen Dank für die Einladung. Soll ich noch irgendwas zu mir erzählen? Oder? Ich habe in Frankfurt politische Wissenschaften studiert und bei dem Hirsch diese Arbeit geschrieben. Ich mache zwischenzeitlich ganz andere Sachen. Ich habe nämlich 5 Jahre am Institut für medizinische Soziologie gearbeitet bei Uli Deppe und mache da irgendwie so kritische Medizinsoziologie und schreibe deshalb inzwischen auch öfter mal was so über die Gesundheitsreform und begebe mich da in die Niederungen dieser Debatte. Da bin ich aber wieder rausgeflogen sozusagen, weil der Nachfolger von Uli Deppe mich nicht mehr haben wollte, weil ich zu sehr wie in den 70er Jahren schreibe. War der Grund. Und inzwischen arbeite ich für die demokratischen Ärztinnen und Ärzte. Das mache ich aber auch nur so halbtags und von zu Hause aus, sodass ich Zeit habe, auch andere Sachen zu machen. Ich arbeite noch bei der Zeitung Express. Ich habe da vorne mal 2-3 Exemplare hingelegt. Das ist so eine gewerkschaftsnahe Monatszeitung, die schon uralt ist, über 40 Jahre. Da arbeite ich ein bisschen mit in der Redaktion. Ich habe noch einen Lehrauftrag in Frankfurt an der Uni, wo wir so jedes Wintersemester ein Seminar machen, auch mal Marx-Seminare, aber auch andere Sachen. Jetzt haben wir gerade was Historisches gemacht zu Wilderern und Räubern. Und also ich kann so, habe die Freiheit, Gott sei Dank, so verschiedene Sachen machen zu können. Heute soll ich jetzt hier was über meine Thesen zur einfachen Warenproduktion erzählen, und zwar in der Perspektive, wenn ich das richtig verstanden habe, auf was halte ich für Sackgassen der Kapitalismuskritik. Wer den Kapitalismus kritisiert, der hat keine Gnade vom bürgerlichen Staat zu erwarten, so viel ist klar. Spätestens seit letzter Woche ist das klar, fand ich sehr schön, wie deutlich das Wertesystem dieser Gesellschaft auf Kapitalismus reduziert worden ist im Zuge der Debatte da letzte Woche. Unklar ist allerdings meines Erachtens, welche Perspektive eine Kapitalismuskritik hat. Die kann ja ganz verschiedene Perspektiven haben, Rechte wie Linke, die kann sich links verstehen, aber vielleicht gar nicht links sein. Sie kann sich als linke Gesellschaftskritik verstehen, aber doch nicht antikapitalistisch sein. Davon hat man ja mehr als genug. Und worum es mir ging immer, war rauszukriegen, wie kann man diesen Kapitalismus kritisieren, ohne in solche Sackgassen zu geraten und ohne das zu tun, was der Marx den Frühsozialisten zum Teil vorgeworfen hat, nämlich die bürgerliche Gesellschaft nur noch mal zu reproduzieren in ihrer Kritik. Ich habe bislang nichts Kritischeres gefunden als die marxische Theorie, um den Kapitalismus zu kritisieren, und habe mich deshalb bislang auch immer daran orientiert, was da der Marx im Kapital geschrieben hat, aber nicht nur im Kapital, es gibt ja auch andere Schriften von ihm, weil ich meine, damit kann man immer noch am besten begründet Kapitalismus kritisieren, ohne in verschiedenste Sackgassen zu geraten, entweder leninistischer Art oder auch so utopistischer Art oder gar in solche komischen rechten Geschichten zu geraten, dass man plötzlich den Zins als das Grundproblem der Gesellschaft ansieht und vergisst, dass Profit und so weiter das gleiche Problem sind. Das hat dann manchmal ja auch noch eine antisemitische Perspektive oder einen antisemitischen Zug, da komme ich nochmal drauf. Also, mir ging es immer darum, wie kann man Kapitalismus radikal kritisieren, ohne einfach eine Utopie zu entwerfen. Das ist, denke ich, auch das Problem von dem Marx, vor dem er stand. Er hat verschiedene Voraussetzungen, die würde ich jetzt kurz erläutern. Dann wollte ich kurz eingehen auf seinen Hauptgegner auf Seiten der Linken, nämlich den Proudhon, den er auch immer gelobt hat, aber eben auch kritisiert hat, weil er seines Erachtens die Entfremdung immer noch auf dem Boden der Entfremdung kritisiert hat oder die Nationalökonomie immer noch im Rahmen der Nationalökonomie nicht drüber rausgegangen ist. Und wollte dann kurz vorstellen, wie ich den Marx lese, also das Kapital lese und was ich meine, was man da rausziehen kann an kritischem Potenzial. Was sind die Voraussetzungen von dem Marx? Zum einen erstmal die Wahrnehmung des Kapitalismus real, wie er das in England schon entwickelt hervorgefunden hat, als in Frankreich. Das sind auch die Voraussetzungen von den ganzen frühsozialistischen Bewegungen. Sie haben eine Umwälzung der Gesellschaft wahrgenommen, die beileibe natürlich nicht nur Reichtum produziert hat, wie es am Anfang, also wie es bei dem Adam Smith heißt, der Wohlstand der Nationen, sondern die vor allem eins produziert, Armut und Elend bei den Massen. Also das ist zum einen die Realität innerhalb, und er erlebt natürlich auf der anderen Seite eine große Industrie, die in der Wahnsinnsgeschwindigkeit Produktionsverhältnisse umwälzt oder mit der Produktionsverhältnisse umgewälzt werden. Die Industrie ist da ja nicht das Subjekt von diesem Prozess, aber das geht rasend schnell im 19. Jahrhundert voran, schneller, also das kann er ja auch sehen, als in England, als in Deutschland. Ja, also man kann ja, Marx musste ja fliehen an einem bestimmten Punkt von England über Belgien und Frankreich nach England. Und da konnte er schon auch die Unterschiede feststellen, wie sich dieser Kapitalismus weiterentwickelt, wenn man sich die Verhältnisse in Deutschland im 19. anguckt im Vergleich zu England. Man hat natürlich auf der anderen Seite die Versuche gehabt, das Ganze theoretisch zu verstehen, und zwar theoretisch erstmal affirmativ als Ökonomie, als ökonomische Lehre. Da stehen für ihn vor allem Adam Smith mit dem Wealth of Nations, der sich selbst ja noch als Moralphilosoph versteht und nicht als Ökonom, wie wir heute die Ökonomie, sondern das ist ja immer noch damals eingebettet gewesen in eine moralphilosophische Diskussion, wenn man über Ökonomie gesprochen hat. Und als den nächstfolgenden David Ricardo. Und er hat aber auch schon eine Entwicklung, die der Marx nur Vulgärökonomie genannt hat, vor Augen. Was er zu dem, was heute die Ökonomen machen, sagen würde, das wage ich jetzt gar nicht irgendwie zu vermuten. Das wäre also noch 10-mal vulgärer als das, was die Vulgärökonomie damals gemacht hat. Für den Marx war das schon eigentlich unter aller Kritik oder unter allem Niveau der Auseinandersetzung. Es fing damals schon an, dass sie Abstand genommen haben, eigentlich schon von Ricardos Arbeitswerttheorie und hin sich orientiert haben zu so einer subjektiven Wertlehre, die auch nochmal die Ökonomie selbst sozusagen von Gesellschaft ein Stück weit löst und Ökonomie auflöst in so ein Verhältnis von Individuum zu dem zu bearbeitenden oder besser gesagt zu verkaufenden Gegenstand, weil um Arbeit geht es der Ökonomie ja sowieso nicht. Also die Entwicklung hat der Marx auch schon vor Augen, aber er hat sich vor allem theoretisch auseinandergesetzt mit diesen Versuchen, kapitalistische Ökonomie zu verstehen und zu erklären, die allerdings natürlich die Perspektive hatte, dieses Gesellschaftssystem am Laufen zu lassen. Also sowohl der Smith als auch der Ricardo haben ja ihre Wissenschaft betrieben, zum Wohle der Gesellschaft in dem Sinne, dass man versucht, den Kapitalismus zu verstehen, damit er weiter funktioniere, am besten funktioniere im Interesse derer, die halt mal ein Interesse am Kapitalismus haben. Wird dann natürlich nochmal staatlich und wissenschaftlich überhöht im Sinne von im Interesse aller in der Gesellschaft, da kann man ja nochmal drüber streiten. Das ist natürlich nicht die Marx'sche Perspektive. Die Marx'sche Perspektive ist ja auch eine Wissenschaft zu betreiben. Er will das verstehen, was da passiert, aber die Perspektive ist die der Kritik, und zwar Kritik in Perspektive auf Abschaffung dieser Verhältnisse, die es nicht würdig sind, also für einen vernünftigen Menschen, sie weiter irgendwie aufrechtzuerhalten. Ja, es geht um Befreiung, um Emanzipation, und dann muss es um Abschaffung von kapitalistischen Verhältnissen gehen. Allen Unkenrufen da heutzutage zum Trotz, das geht einfach nicht zusammen. Kapitalismus und Freiheit, auch Staat und Freiheit gehen da nicht zusammen. Also es geht ihm darum, die Verhältnisse zu begreifen, in der Perspektive sie abzuschaffen, und das heißt Kritik. Es geht ihm nicht darum, und damit wäre man bei einer weiteren Voraussetzung, eine Utopie zu entwerfen. Also zu sagen, ich, Marx, ich bin Wissenschaftler, ich setze mich mal hin und entwerfe die Utopie einer befreiten Gesellschaft, und die muss dann nur noch ans Volk. Was? Was ist? Könnte die Holzung sein. Ach so. Ja. Also ich entwerfe jetzt mal eine Utopie und die muss dann sozusagen nur noch unter das Volk oder in die Arbeiterklasse oder wen man sich jetzt gerade zum Subjekt ausdenkt, getragen werden. Dann muss man die überzeugen und dann können wir die Gesellschaft ändern. So hat er sich das nicht vorgestellt, weil das immer ein äußerliches Verfahren ist und zum anderen auch immer eines, was selbst wenig emanzipatorisch, sondern eigentlich eher autoritär und dogmatisch daherkommt. Ja. Was jetzt nicht heißt, dass der Marx nicht gar nichts gesagt hat darüber, wie man sich eine befreite Gesellschaft vorzustellen habe, würde ich gerne am Ende nochmal drauf kommen. Ich meine, und das passt dann ja auch zum negativen Nachmittag, er hat das immer nur negativ formuliert. Er hat die Bedingungen negativ formuliert davon, was muss alles aufgehoben sein, damit diese Verhältnisse aufgehoben sind. Ja, da, wenn man das kann, hat man schon einiges geleistet, würde ich sagen. Das heißt, er macht auch mehr, als nur die Ökonomie auf ihre Widersprüchlichkeiten hinzu diskutieren. Könnte man ja auch sagen, na gut, also Kritik ist dann so ein Verfahren, zu sagen, naja, ihr sagt da, das Geld macht die Waren gleich und da wiederum sagt ihr, das muss schon vorausgesetzt sein, dass die Waren eine gleiche Dimension haben, damit das Geld sie vergleichen kann. Ist also ein Widerspruch und Schluss. Ja? So kann man auch Kritik betreiben, das ist sicher auch sinnvoll und nützlich. Aber es war doch mehr, was Herr Marx gemacht hat. Also es bewegt sich irgendwo dazwischen, zwischen einer bloß immanenten Kritik, aber es wird keine utopische Kritik. Was er vor Augen hat, ist, wenn man jetzt vorhergehende Versuche sich anguckt, die sowas auch machen, zum einen die sozialistische Bewegung, die er schon wahrnimmt, vor allem in Frankreich, in England und Frankreich. In Deutschland dauert das ja noch ein bisschen länger, aber wenn ihr euch ans Kommunistische Manifest erinnert, und später, gut, setzt er sich ja auch schon mit der Sozialdemokratie auseinander, aber schon im Kommunistischen Manifest, auch in so einer frühen ökonomiekritischen Schrift, den Pariser Manuskripten, setzen sich Marx und Engels auch immer schon mit sozialistischen Bewegungen auseinander. Und zwar immer kritisch. Die werden eigentlich immer kritisiert. Die sprechen da von Rom, Kommunismus oder von was es da alles immer für Charakteristika gibt, wo sie sagen, ja, das sind sozialistische Bewegungen, aber die verharren noch irgendwie in der rohen Gleichmacherei. Ja, kann man immer noch mal diskutieren, alles bezogen auf die sozialistischen Bewegungen im 20. Jahrhundert. Man könnte den Marx also durchaus auch lesen als einen Kritiker der mancher sozialistischer Bewegungen im 20. Jahrhundert. Ja, das würde durchaus auch gehen. Also das hat man vor Augen. Man hat aber auch eine praktische Bewegung vor Augen. Also wer mal die Reisebücher oder diese Paris-Tagebücher von dem Heinrich Heine gelesen hat. Lutetia heißt das eigentlich, ich weiß nicht, wie das andere heißt. Ja. Da beschreibt der Heinrich Heine ja, wie er durch diese Arbeiterlokale in Paris da schleicht, ja, und guckt, was die rohen Gesellen da irgendwie alles so diskutieren und sowas. Also das war ja eine sehr dynamische Zeit und eine sehr politische Zeit. Da gab es unglaublich viele Grüppchen, die sich Lesen und Schreiben beigebracht haben, die Zeitschriften rausgegeben haben, die sozialistische Diskussionen geführt haben unter der Arbeiterschaft in Frankreich. Das kriegt er ja auch mit. Und er setzt sich natürlich dann mit diesen sozialistischen Theorien auseinander, die damals auch diskutiert worden sind. Und da gab es eben unter den in Franzosen so eine ganze Ecke, diese utopische sozialistische Literatur. Also zum Beispiel Etienne Capé, die Reise nach Ikarien. Das sind immer Versuche, sozialistische Gesellschaften zu entwerfen und auszumalen, wie diese andere Gesellschaft sein müsste. Er findet aber auch, also die haben das dann auch praktisch probiert, ne? Capé ist mit so einem Grüppchen nach USA ausgewandert und die haben dann irgendwo versucht, so ein genossenschaftliches Projekt ich weiß nicht wo, aufzuziehen. Das ähnliche Versuche gab es auch in England von dem Robert Owen oder wie heißt der andere? Gibt noch mehr. Also es gab verschiedene Varianten, sowas auszuprobieren, die ganz oft eben basiert haben auf utopischen Entwürfen von sozialistischen Gesellschaften. Es gab aber auch unter den Franzosen Kritiker von solchen Entwürfen, und zu denen gehört interessanterweise auch der Proudhon. Der Proudhon hat immer argumentiert, Pierre-Joseph Proudhon, ja, hat immer argumentiert, dass das abstrakt sei. Ja. Das würde sozusagen die Erfahrungen der Menschen in der Gesellschaft, in der sie jetzt leben, negieren und würde eigentlich von ihnen verlangen, dass sie sozusagen von ihrer Vergangenheit abstrahieren und zum neuen Menschen werden. Ja? Noch bevor sie in dieser neuen Gesellschaft leben, müssen sie von ihrer Vergangenheit abstrahieren und sollen irgendwie ein neuer Mensch werden, der jetzt auf Gleichheit und Freiheit und Gerechtigkeit basierend in dieser Gesellschaft lebt. Er war, glaube ich, auch immer ein Kritiker des Dogmatischen an diesen Versuchen. Die endeten ja immer so, dass es dann doch einer gab, der bestimmt hat, was nun das Beste ist für diese Gemeinschaft und was die Gleichheit und die Freiheit ausmacht. Ja. Da war der Proudhon, hat er Probleme damit gehabt, da war er auch zu sehr Demokrat, und Demokratie meinte damals, auch für den Marx würde ich sagen, immer was man durchaus auch mit Sozialismus identifizieren kann in dieser Diskussion. Demokratie heißt immer bei dem Marx Selbstbestimmung, gesellschaftliche Selbstbestimmung, und zwar von allen gesellschaftlichen Bereichen. Das hat er immer unterschieden von repräsentativer Demokratie, wie man sie in einem bürgerlichen Rechtsstaat hat, auch ein Fortschritt im Vergleich zu feudalen Privilegiensystemen oder Monarchien und Diktaturen. Aber das ist noch nicht wirkliche Demokratie, sagt er immer in den frühen Schriften, später ist es nicht mehr so. Sondern wirkliche Demokratie heißt für den Marx immer Selbstbestimmung, gesellschaftliche Selbstbestimmung von allen Bereichen, also Aufhebung des Staats, in Klammern. Das hat er, denke ich, ein ganzes Stück weit auch mit dem Proudhon erstmal geteilt, und zugleich hat er, als er dann das Kapital geschrieben hat, gesagt, wir müssen diesen falschen Bruder des Sozialismus, den müssen wir kritisieren. Und damit war Proudhon gemeint. Also er wusste, dieser Proudhon ist einflussreich, der hat wichtige Werke geschrieben, aber zugleich war es unheimlich wichtig für sie politisch, ja, den zu vernichten, theoretisch zu vernichten. Man hat ihn natürlich, als er gestorben ist, hat man eine ganz liebe Grabrede gehalten und hat ihn auch geschätzt politisch und sowas. Ja. Aber für die sozialistische Bewegung war das nicht unbedingt, der Proudhon hat ja keinen Gefallen getan. Ich sage gleich noch was zu dem Proudhon. Eine Wurzel, denke ich, oder eine Wurzel, ist auch wieder so ein doofes Wort, historischer Hintergrund, den Marx noch hat, ist natürlich die kritische Philosophie, wie er sie vor Augen hat, vor allem in Gestalt des deutschen Idealismus, Kant und Hegel, und auf der anderen Seite auch des französischen Materialismus. Das sind ja die Stränge, würde ich sagen, die er versucht zusammenzubringen. Wichtig ist, mir wird in letzter Zeit, ich habe den Eindruck, also ich tendiere dazu, das für immer wichtiger zu halten, den Einfluss von Kant. Ja, ganz oft hat man ja solche Geistesgeschichten, in denen Kant, Hegel, Marx so auf einer Linie, ne? Also wenn man in dem Moment, wo Hegel kam, war Kant abgehakt, das war der Kritiker und so, hat man überwunden, und in dem Moment, wo der Marx kam, war der Hegel überwunden für den Materialisten. Das ist natürlich ein bisschen simpel. Es gibt auch diese Linie, würde ich sagen, so nicht, also so eindeutig, ne? Und das Verhältnis von dem Marx zu diesen beiden Philosophen ist sicher komplizierter. Brauchen wir jetzt aber, glaube ich, nicht groß drauf eingehen. Was da wichtig war, und deshalb, glaube ich, ist der Kant so entscheidend. Der Kant war der Erste, der gesagt hat, der eigentlich keine Philosophie gemacht hat, sondern der hat gesagt, ich mache eine Kritik der reinen Vernunft, eine Kritik der praktischen Vernunft. Mir geht es darum, überhaupt erstmal die Grenzen dieses Vernunftvermögens auszuloten, ja, und zu gucken, was ist denn alles Metaphysik, welche Behauptungen, die wir permanent hören, uns anhören müssen, Staatsbegründungen, Gottesbegründungen, Theologie, Religion und. Was ist denn alles Metaphysik? Und das, was Metaphysik ist, ist für ihn immer nicht begründet gewesen. Da behaupten irgendwelche Leute irgendetwas mit einer bestimmten Autorität. Ja. Sie können es aber nicht begründen. Und alles, was vor diesem Gerichtshof der Vernunft keinen Bestand hat, das hat er weggefegt. Ja. Der Heinrich Heine beschreibt es immer sehr schön. Ja, der oberste Herr schwimmt in seinem Blut und so weiter. Ja, wo der Heine immer sagt, naja, ihr Franzosen, ihr habt Gott, ihr habt den König geköpft, ja, aber wir haben Gott geköpft. Ja, das ist nochmal eine Spur radikaler. Das sind, denke ich, die Hintergründe von, also die theoretischen Hintergründe. Jetzt ist der Marx natürlich nicht einfach nur ein Kantianer, dann wäre er ja trotzdem jemand, der sich nur mit Vernunft und solchen Fragen beschäftigt hat, allenfalls mit Staatsrecht. Er hat ja Kritik der politischen Ökonomie betrieben. Und Kant war sicher kein Sozialist, kann man auch sagen. Aber meines Erachtens war er sozusagen innerhalb des bürgerlichen Denkens der radikalste Kritiker bürgerlicher Verhältnisse, den man da theoretisch hatte. Ja, ein radikaler Kritiker auch von Staatstheorie. Und der eben vor allem diesen Begründungsanspruch formuliert hat. Wenn man was kritisiert, muss man es begründen können. Wenn man etwas behauptet, muss man es begründen können und nicht einfach dogmatisch setzen. Damit sind natürlich alle Politikvarianten, die ein ZK einsetzen wollen, das dann mal kurz sagt, was die theoretische Leitlinie für die nächsten Jahrzehnte ist, auch ad acta gelegt. Dann muss man sich das auch mit der Wissenschaft irgendwie demokratischer zumindest vorstellen. Das muss immer alles sozusagen bestehen vor dem Gerichtshof der Vernunft. Jo, ich komme da gleich nochmal drauf. Ich würde sagen, das sind so die historischen Voraussetzungen von dem Marx, vor deren Hintergrund er seine Kritik üben will. Jetzt wollte ich kurz erläutern, was der Proudhon macht, damit man versteht, warum was das überhaupt für ein Ding ist mit dieser einfachen Warenproduktion. Der Proudhon hat ganz früh ein Buch geschrieben, das hieß Was ist Eigentum? Und er kam zu dem Schluss, das war eine Auseinandersetzung mit John Locke, ne? Bürgerliche Theorie, Eigentum wird mit Arbeit begründet. Und der Proudhon hat gesagt, das ist Quatsch. Ja. Wäre Arbeit durch Eigentum begründet, dann müssten ja alle, weil alle ungefähr das gleiche Arbeitsvermögen haben, dann müsste es eigentlich eine Gleichverteilung von Eigentum geben. Ungefähr. Ja. Also mit dieser Theorie kann man nicht diese immense Ungleichheit von Eigentum an Produktionsmitteln und nicht an Produktionsmitteln und so weiter, kann man damit ja gar nicht erklären. Ja. Da müsste eigentlich eine Gleichverteilung rauskommen von Eigentum. Und seine Antwort, die erste, die er gegeben hat, war, Eigentum ist Diebstahl. Ja, wenn man sich das anschaut, die Gesellschaft ist ja nicht so, dass das Eigentum gleich verteilt ist, sondern das ist ganz unterschiedlich. Die einen haben ganz viel, qualitativ auch was anderes als die anderen. Das kann dann nur, also kann dann nur Diebstahl sein. Na, die erste Antwort, die hat ihn dann irgendwann selbst nicht mehr zufriedengestellt. Dann hat er selber eine Kritik der politischen Ökonomie geschrieben. Was war aber seine Perspektive? Der Proudhon hatte die Vorstellung, dass früher war jetzt historisch nicht so ganz genau verortet, aber früher eben, als der Austausch noch kein Handel war, so heißt es da, es eine Gesellschaft gegeben hat, man verortet die wahrscheinlich dann so im Mittelalter, die hatten ja keine Ahnung von Historie, aber sagen wir mal Mittelalter, der Engels macht das ganz genauso. Eine Gesellschaft gab, wo alle gearbeitet haben und ihre Waren, die sie produziert haben, individuell, gemessen an der Arbeit, die sie reingesteckt haben, miteinander ausgetauscht haben. Das ist die Vorstellung. Ja. Was ist der Maßstab dann, an dem ihr das misst? Die Arbeitszeit. Ja, und die Vorstellung ist, da wird eben individuell produziert, der eine Schuhe, der andere, naja, Uhren jetzt nicht, der andere Brot, der nächste ist Schreiner und so weiter. Dann treffen sie sich irgendwo und tauschen das, was sie selber nicht brauchen, aus. Und sie machen das, damit es gerecht ist, als Äquivalente und tauschen das gemessen an ihrer Arbeitszeit aus. Das ist die Grundvorstellung, die ich einfache Warenproduktion nennen würde. Einfach deshalb, weil es da auch nur eine einfache Zirkulation gibt. Ich produziere, gehe auf den Markt, verkaufe mein Zeug, kaufe das Zeug, was ich brauche und gut ist. Individuell gedacht, als Gerechtigkeitsvorstellung. Alle sind gleich, alle haben diese Freiheit. Und so hat er sich das historisch vorgestellt. Und dann war die These die, dass ja, die Gesellschaft durch die Einführung des Geldes, vor allem des Metallgeldes bei Proudhon, korrupt von diesen ursprünglich richtigen Idealen zu dem geworden ist, was er jetzt erlebt hat. Ja? Zu der Gesellschaft geworden, die Zins hat, was als total ungerecht empfunden wurde von ihm, aber nicht nur von ihm, ja, aus Geld einfach mehr Geld zu machen. Und die Idee war, man muss die Gesellschaft wieder dahin zurückbringen. Ja. Das ist der Maßstab von Gerechtigkeit und Freiheit und Gleichheit. Brauchen wir jetzt nicht historisch zu diskutieren, dass das historisch Blödsinn ist. Ja. Also wenn man eine mittelalterliche Gesellschaft hat, hat man keine Freiheit und Gleichheit. Man hat auch nie eine Gesellschaft gehabt, die so im Ganzen funktioniert hätte, dass alle irgendwie was Einzelnes produziert hätten und es dann auf dem Markt verkauft. Das war im Mittelalter ganz anders. Es gab aber in bestimmten Bereichen auch sowas wie so einen Handel, aber es gab nie eine Gesellschaft, die nach so einem Prinzip irgendwie durchgestrickt war. Ganz falsch, wenn einem da Kambodscha dazu einfällt. Also ein Versuch rückwärts. Mhm. Wenn man also, ja, das, ich kenne diesen Versuch nicht so genau, aber das wäre sicher ein Versuch gewesen, den der Marx von Grund auf kritisiert hätte, als so ein Versuch, in vermeintlich einfache Verhältnisse zurückzukommen, wie sie es historisch mal gegeben hat. Das soll jetzt aber erstmal gar nicht der Schwerpunkt sein, dass es das historisch gab. Wie gesagt, das ist auch Engels These, ihr könnt es im dritten Band, das Kapital, hinten in einem Anhang von dem Engels auch lesen, beschreibt er die mittelalterliche Gesellschaft, die so funktioniert haben soll. Ja. So, jetzt hat man aber ja eine Gesellschaft, in der es inzwischen Zins gibt. Ja, ist klar, dass vor dem Hintergrund so einer Vorstellung der Zins dann auch der Inbegriff des Ungerechten ist. Weil der Zins ja das ist, wo man aus Geld mehr Geld machen kann, ohne dass man dafür arbeiten muss. Was haben Sie sich überlegt, der Proudhon? Man muss das Geld den Waren gleich machen. Und die Idee von dem Proudhon war, man schafft es ab und ersetzt es durch Arbeitszettel. Ja? Arbeitszettel, ich arbeite 5 Stunden, naja, sagen wir 15 Stunden, allerdings, ja, 14 Stunden, dann steht auf meinem Zettel 14 Stunden, dann muss es irgendwie eine gesellschaftliche oder eine staatliche, besser gesagt eine staatliche Institution geben, die diese Zettel sozusagen verwaltet, eine Bank, eine Tauschbank, und dann können wir Arbeitszeiten tauschen gegeneinander, ja. Die Hoffnung war, dass dadurch das Problem des Zinses nicht mehr entstehen würde und dass man dann eine gerechte Gesellschaft hätte. Das hat bei dem Proudhon auch explizit antijüdische Momente. Ja? Also da gibt es dann irgendwie Zins wird identifiziert mit Banken, Banken werden identifiziert mit jüdischen Bankiers, und dann hat es antisemitische gibt so antisemitische Passagen bei ihm in diesen Texten über die Tauschbank. Das ist der Versuch. Was ist das aber für ein Versuch? Der belässt ja sozusagen alles beim Alten. Also da werden sowohl Waren produziert, es gibt Geld, es gibt Äquivalententausch. Man versucht aber nur, es nicht zu mehr Geld werden zu lassen. Also das Moment des Zinses abzuschneiden. Und das war ein Punkt. Also es ist faktisch eigentlich eine Umverteilungstheorie, ne? mehr nicht. Und eine, die, so wäre das marxische Argument, die Mechanismen des Kapitalismus nicht verstanden hat. Also das marxische Argument gegen den Proudhon an der Stelle war, er belässt eigentlich alles beim Alten, sowohl die Warenproduktion als auch die Konkurrenz natürlich zueinander. Er will nur versuchen, dieses Moment des Zinses abzuschneiden. Das Experiment ging auch schief entsprechend, die gehen immer schief, solche Experimente, die gibt es ja immer wieder. Und seine Hauptkritik war, dass er von einem falschen Verständnis des Kapitalismus her, das sich ausgedrückt hat in einem falschen Verständnis von Geld, weil seine Vorstellung von Geld eigentlich nur die war, Geld als Zirkulationsmittel. Das Geld als Zirkulationsmittel ist der Repräsentant von Freiheit und Gleichheit, aber aus dem Geld wird nie Kapital. Das war die Vorstellung von dem Proudhon. Die wahrscheinlich vielen nicht unplausibel war. Sonst hätte man sie nicht politisch irgendwie so für so wichtig halten müssen. Es gab da durchaus viele Anhänger und man kann sich auch die Sozialdemokratie angucken. Man kann das vielleicht auch auf heutige Debatten übertragen, dass die Grundkritik ist immer die, irgendwann hat er mal gesagt, er will alle zu Bourgeois machen, ja, aber die sollen keine Kapitalisten sein, sondern nur so kleine Warenproduzenten. Man will die positiven Seiten der Konkurrenz, aber man will nicht ihre Konsequenzen mittragen. Ja, also es ist immer so eine halbherzige Variante von, wir greifen uns ein paar Momente raus vom Kapitalismus und dann versuchen wir es irgendwie zu bändigen, staatlich. Ja. IG Metall argumentiert jetzt, also wenn das jetzt so weitergeht, dann wird die soziale Marktwirtschaft irgendwie abgeschafft. Dann wird es halt nur noch Marktwirtschaft. Ja, also es ist immer diese Variante, die Grundkonstellation des Kapitalismus, nämlich Warenproduktion, Konkurrenz zu erhalten, aber die Konsequenzen, also Profitstreben, dazu gehört auch Zins natürlich, also Zins ist notwendig für Kapitalismus, das abzuschaffen. Und die marxische Kritik ging immer anders. Er hat immer gesagt, das wird immer nur das ist immer nur der verschönerte Schatten der bürgerlichen Gesellschaft. Es gibt ein Zitat von ihm aus den Grundrissen der frühen Studie vorm Kapital. Da beschreibt er das so, dass er sagt, es ergibt sich daher der Irrtum jener Sozialisten, namentlich der französischen, die den Sozialismus als Realisation der von der französischen Revolution nicht entdeckten, sondern historisch in Umlauf geworfenen bürgerlichen Ideen nachweisen wollen und sich mit der Demonstration abmühen, dass der Tauschwert ursprünglich, also in der Zeit oder seinem Begriff nach, in seiner adäquaten Form, ein System der Freiheit und Gleichheit aller, aber verfälscht worden sei durch Geld, Kapital etc. Dagegen sagt er jetzt, das Tauschwertsystem und mehr das Geldsystem sind in der Tat das System von Freiheit und Gleichheit. Die Widersprüche, aber die bei tieferer Entwicklung erscheinen, sind immanente Widersprüche, Verwicklungen dieses Eigentums Freiheit und Gleichheit selbst, die gelegentlich in ihr Gegenteil umschlagen. Es ist ein ebenso frommer wie alberner Wunsch, dass zum Beispiel der Tauschwert aus der Form von Ware und Geld sich nicht zu der Form des Kapitals oder die tauschwertproduzierende Arbeit sich nicht zur Lohnarbeit fortentwickeln soll. Das war immer sein Argument, er gesagt hat, und das zeigt er dann am Kapital, sage ich dann auch noch kurz was dazu. Man kann nicht auf der einen Seite Freiheit und Gleichheit fordern und sagen, das muss verwirklicht werden, ja, und glauben, dass das nicht kapitalistische Verhältnisse zur Konsequenz hat, sondern der Zusammenhang ist der, dass das, was auf der Ebene von Staat und von Zirkulation, also dieser Sphäre, wo wir draußen Waren kaufen und verkaufen, was da als Freiheit und Gleichheit erscheint und notwendig ist, ja, hat zur Voraussetzung kapitalistische Produktion und damit Ungleichheit, Herrschaft, Ausbeutung und alles, was da dran hängt. Man kann das nicht auseinanderreißen und sagen, es waren mal gute Ideen, die sind aber jetzt irgendwie nicht verwirklicht oder irgendwie pervertiert oder was auch immer, sondern sie sind verwirklicht. Sie sind genau hier verwirklicht. Ja. Dass wir frei und gleich in der Zirkulation sind, also für mich kostet die Uhr von Cartier das Gleiche wie für irgendjemand, der die Kohle auch hat. Ja, für mich gilt das gleiche Gesetz formal zunächst, sage ich mal dazu, wie für jeden anderen. Ja, es gibt da auf dieser Ebene Freiheit und Gleichheit und dennoch gibt es eine qualitative Ungleichheit, Herrschaftsverhältnis in dieser Gesellschaft, die von dieser Idealen und der Verwirklichung dieser Ideale nicht zu trennen sind. Das war immer sein Punkt. Und meines Erachtens ist das auch politisch deshalb entscheidend, weil man hier auch, also ich habe das für mich immer so verstanden, auch ein Stück weit ein Abgrenzungskriterium hat für sowas wie na, sagen wir zumindest der Intention nach linke oder rechte Kapitalismuskritik. Ja. Man kann ja auch den Nationalsozialismus, ja, die hatten ja, sagen wir zumindest mal verbal, man hat sich Nationalsozialismus genannt, ja, hatte man den Anspruch, in irgendeiner Weise antikapitalistisch zu sein. Ja, dass es natürlich alles irgendwie kapitalistisch war, und ist sowieso klar, historisch auch. Ja. Aber das hat ja also auch für die Arbeiterklasse und für die Arbeiterparteien und sowas war das ja schon auch nicht unwichtig. Also es hatte sich so einen antikapitalistischen Anstrich gegeben, aber das Programm war, 1789 ist mit unserer Bewegung endgültig rückgängig gemacht. Goebbels, glaube ich, war das, ne, der gesagt hat. Also das Programm war ja ein explizit antibürgerliches, aber antibürgerlich im Sinne von hinterbürgerliche Verhältnisse zurück, nicht drüber raus. Ja. Drüber raus über bürgerliche Verhältnisse hieß ja mehr Freiheit, mehr Gleichheit. Ja. Da ist mehr zurück. Was Rassistisches ist prinzipiell nicht mit bürgerlichen Menschenrechten, Freiheit und Gleichheit eigentlich nicht vereinbar. Ein rassistisches Programm gehört gleichwohl natürlich zur bürgerlichen Ideologie und bürgerlichen Gesellschaft, fällt aber ideologisch, theoretisch hinter bürgerliche Theorie und Ideale zurück. Ja, und ich finde, das ist zumindest ein sehr abstrakter, zugegebenermaßen, aber ein Maßstab, an dem man nochmal überlegen kann. Der Proudhon wollte nie hinter die Französische Revolution zurück, sondern der wollte die Ideale der Französischen Revolution durchsetzen. Ja. Er hat es aber nicht so weit begriffen, dass diese Ideale mit dem Kapitalismus durchgesetzt waren und ein drüber hinausgehen, was anderes bedeutet als die Verwirklichung dieser Ideale. Das wollte der Marx ihm dann eben zeigen. Ja. Rechte Bewegungen wollen immer hinter die, müssen auch immer hinter die Französische Revolution zurück wollen. Sie sind nationalistisch. Ja. Das ist ein. Sie sind rassistisch und so weiter. Das ist, finde ich, zumindest ein abstraktes Kriterium davon. Deshalb würde ich, also in dieser Ausschreibung hier ist ja so ein bisschen so eine Linie gezogen worden von Proudhon bis zum Nationalsozialismus, würde ich dem Proudhon nochmal in Schutz nehmen, würde sagen, Vorsicht. Ja. Es ist was anderes, ob man meint, man will die Ideale der Französischen Revolution verwirklichen oder ob man zum politischen Programm macht, Französische Revolution aus der Geschichte zu tilgen und wieder dahinter zurückzuwollen. Das ist politisch schon nochmal zweierlei. Ja. Gleichwohl kann man bei dem Proudhon auch antisemitische Tendenzen sehen, und das war letztendlich auch natürlich ein nationalstaatlich gedachtes Projekt. Solche Projekte müssen immer nationalstaatlich sein, weil diese Tauschbank natürlich eine staatliche Institution war. Und letztendlich war das ein staatssozialistisches Programm. Ja, und man könnte noch mal über die DDR diskutieren, ob sie nicht viel mehr näher an Proudhon ist als an Marx. Das harrt alles noch eigentlich der historisch-politischen Analyse. Was macht der Marx dagegen? Meines Erachtens argumentiert er anders. Er hat eine andere Vorstellung von Wert. Er greift zwar, also wie fängt der Marx das Kapital an? In diesem ersten, na klar, im ersten Satz. Reichtum in Gesellschaft mit kapitalistischer Produktionsweise erscheint als ungeheure Warenansammlung, das ist das Elementar. Dingsbums ist die Ware. Ja? Der Reichtum der Gesellschaft, in welchen kapitalistischen Produktionsweise herrscht, erscheint als ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als seine Elementarform. Und dann fängt er an, überhaupt mal zu erläutern oder zu diskutieren, was ist denn das? Ja? Wie erscheint diese Ware? Was macht einen Gegenstand zu einer Ware? Ich muss jetzt nicht hier das ganze Kapital referieren. Ne? Ich will auch gar nicht mehr so lange reden. Was macht diesen Gegenstand zur Ware? Erstmal, dass er ein Preisschild hat. Es gibt solche schönen Passagen, wo er sagt, wenn man dann an den Schaufenstern in London vorbeigeht, ja, dann sieht das, ist das irgendwie eigenwillig. Die verschiedensten Dinge liegen in den Schaufenstern, alle haben so einen komischen weißen Zettel an sich kleben, auf dem steht eine Zahl, ihr Preis. Ja. Was ist das, ein Preis? Was ist das Geld? Wie ist das Verhältnis von Ware und Geld und Wert? Das sind ja die Anfangsprobleme, habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gelesen im Kapital. Und kommt dann ja eine sehr komplizierte Analyse, die meines Erachtens ein ganz anderes Ergebnis hat als bei dem Proudhon. Der Proudhon sagt ganz klar, naja, das wird halt in Arbeitszeit gemessen. Ja. Mit dem ökonomisch eigenwilligen Ergebnis, dass der Faulste, oder sagen wir mal, der Langsamste und Gründlichste die größten Werte schafft. Also das mag in anderen Gesellschaften durchaus sinnvoll sein, in der kapitalistischen ist das tödlich. Ne? Also schon deshalb ist es bei ihm auch komplizierter bei dem Marx. Er sagt, das kann natürlich nicht die in der Ware verkörperte Arbeitszeit individuell sein, die den Wert bestimmt, ja? Sondern das muss sich um einen gesellschaftlichen Durchschnitt handeln, weil nur der ist auf dem Markt erzielbar als Preis. Ja? Das ist kein Argument, wenn ich eine Ware von der gleichen Qualität habe und sage, ja, ich habe da aber viel mehr Arbeit reingesteckt oder ich habe viel länger gebraucht. Dann sagt, ich sage jetzt mal, der Markt, Pech. Ne? Andere produzieren es billiger und mehr ist das nicht wert. Ja. Also er diskutiert dieses Verhältnis von Wert und Arbeit zumindest als gesellschaftlichen Durchschnitt, aber nie so, dass er sagen würde, am Ende von Kapitel 1, so, jetzt können wir den Wert bestimmen. Bestimmen im Sinne von fixieren. Ja, jetzt können wir sagen, das ist so und so viel Werteinheiten wert. Sondern seine Frage ist immer, wie ist das Verhältnis von diesem Preis zu der Ware und zu der Arbeit, die drinsteckt. Dass irgendwann eine Zahl fixiert wird und irgendetwas immer, also wenn etwas einen Preis hat, ist es ein quantitativ bestimmter Preis. Es kann ja nicht x Euro sein, sondern es ist immer 5,50 Euro oder 75 oder sowas. Ja. Meines Erachtens ist sein Argument oder ist das Ergebnis von den ersten drei Kapiteln, also er sagt, dieses Verhältnis von Wert lässt sich nicht fixieren. Ja. Es lässt sich nicht fixieren, weil es ein Verhältnis ist von allen Waren zu allen anderen Waren auf dieser ganzen Welt, auf dem Weltmarkt. Ja, die sich permanent durch diese Konkurrenzmechanismen verändern, ja, durch Produktivkraftentwicklung und, verändern sich permanent eigentlich die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, die man ja noch in Bezug setzen muss zu allen anderen gesellschaftlichen Arbeitszeiten von allen anderen produzierten Gegenständen und. Und er sagt, raus kommt man aus diesem Problem, dass man auf der einen Seite den Wert ausdrücken muss, weil die Waren haben Preise, dass man ihn aber nicht ausdrücken kann, zumindest nicht direkt, über das Geld. Gibt es dann diese schöne Stelle, wo er sagt, das Geld ist die Form, in der sich dieser Widerspruch bewegen kann. Und das ist sozusagen für das gesamte Kapital, finde ich, eine Formulierung, die man an jedem Übergang zur nächsten Kategorie eigentlich wieder sich ins Gedächtnis rufen könnte. Immer sind die neueren Kategorien Formen, in denen sich die Widersprüche, die man vorher entwickelt hat, bewegen können. Sie sind nicht die Lösung. Das Geld löst nicht das Problem. Sondern das Ergebnis ist, man hat am Ende der Wertformanalyse zwei Waren, die dann beide 5 Euro kosten. Der Pfund oder was, gerade wurscht, ne? Und jetzt könnte man rückschließen, dass Waren, die den gleichen Preis haben, auch den gleichen Wert haben. Das suggeriert diese Preisform. Sagt aber, es muss nicht sein. Das muss ja nicht sein. Ja. Das ist nur eine Form, in der sich der Widerspruch des Kapitals bewegen kann. Man kann dann so Äquivalente tauschen. Faktisch tauscht man nur Gegenstände, die den gleichen Preis haben. Ja. Das Geld ist erstmal eine Form, die dieses Problem des Werts löst. Der Wert ist ein gesellschaftliches Verhältnis, was immer ein dynamisches Verhältnis ist und nie einfach so fixiert werden kann. Mit dem kann man keine Volkswirtschaft in dem Sinn machen, dass wir es jetzt mal berechnen. Da haben wir den großen Kuchen und dann teilen wir das auf und so. Und ja, das geht alles so nicht, sondern das sind dynamische Verhältnisse, die kann man versuchen zu begreifen und zu beschreiben. Die muss man aber in all ihrer Widersprüchlichkeit und Dynamik versuchen zu begreifen. Und überall, an allen möglichen Argumentationsstellen gibt es dann auch Punkte, wo er immer die Krise auch festmachen kann und sagen kann, das Geld kann hier der Ausdruck des Werts sein, das kann aber auch sein, dass es falsch ist. Ja? Also, dass man einen wahren Preis gibt von so und so viel Euro, aber man kann sie nicht realisieren. Offensichtlich war sie dann weniger wert, die Ware. Ja, muss man sie zu einem niedrigeren Preis verkaufen. Also die Tatsache, dass der Wert immer mit etwas Äußerlichem ausgedrückt werden muss, wie dem Geld, birgt schon einen Moment von Krisenhaftigkeit. Ja, so. Man kann das jetzt abkürzen. Ich weiß nicht, 5 Minuten geht es noch? Ja, 10? Ja, gut, okay. Also wenn man das so weiterdenkt, jetzt ist man nur bis zu der Ebene von Äquivalententausch und von dem Austausch von Waren auf einer ganz einfachen Ebene, Austausch mit Geld, wo zum einen eben die These ist, der Wert lässt sich nur über das Geld ausdrücken, man hat aber dann das Problem, dass man schon eine Äußerlichkeit damit drin hat und damit auch die Möglichkeit eines Auseinanderdriftens von Preis und Wert, was sprachlich schon ein Problem ist, weil man ja diesen Wert nicht quantifiziert hat. Ja, der eiert da auch herum, wenn er den Text liest, dass er sagt, ja, also es besteht die Möglichkeit der Inkongruenz von Preis und Wert, obwohl er vorher die ganze Zeit sagt, man hat den Wert ja gar nicht, man hat ihn nur als Preisausdruck. Aber ich glaube, es ist klar, was er damit ausdrücken will, nämlich die Dynamik dieses gesellschaftlichen Verhältnisses, das auch nicht erschöpft ist mit der Beschreibung von Ware und Geld. Ja, sondern dann kommt ja das weitere Argument, dann kommen diese verschiedenen Geldfunktionen und es kommt dann die absurde Form, okay, Ware gegen Geld tauschen und wieder Ware kaufen ist eine plausible Form. Ich produziere etwas, verkaufe es gegen Geld und kaufe mir was anderes, was ich brauche. Aber Geld gegen Ware gegen die gleiche Summe Geld ist eine absurde Form. Ja, und dann entwickelt er die, kann man nochmal darüber diskutieren, ob das schlüssig ist, aber ich glaube, es ist schlüssig, dass diese Zirkulation auch nur Sinn macht, wenn irgendwo auch immer mehr rauskommt. Und dann ist man am Ende von diesem Kapitel der einfachen Zirkulation, wo Wert und Geld analysiert wird, bei dem schönen Ergebnis, dass mehr Geld rauskommen muss, weil sonst keinen Sinn macht, was zu verkaufen, innerhalb kapitalistischer Verhältnisse. Aber dass es nicht aus der Zirkulation kommen kann, weil das wäre ja Betrug. Wenn aber alle, die irgendwie mehr Geld aus der Zirkulation ziehen, das über Betrug machen würden, würde es sich gesamtgesellschaftlich wieder aufheben. Dann wird nämlich jeder von jedem betrogen werden und das mehr auf der einen Seite wäre das weniger auf der anderen und umgekehrt, es würde sich wieder aufheben. Also die Frage ist dann, wo kann das mehr herkommen? Das ist ja ein permanentes Motiv auch überhaupt des Wirtschaftens ist. Dann kommt er ja in die Produktion und diskutiert dann, dass es da eine besondere Ware gibt, die Qualität hat, als äquivalent getauscht werden zu können, aber die mehr Wert produziert, als sie selbst hat, die Arbeitskraft. Ja, sie wird als äquivalent getauscht, aber sie produziert immer und muss im Kapitalismus immer mehr produzieren, als sie selbst wert ist. Und diesen kostenlosen Mehrwert, den kann der Kapitalist einstreichen und daraus das Ganze in Gang bringen. Der Rest, der dann folgt, ist eigentlich nur noch die Analyse, ist eigentlich nur noch also der kapitalistischen Produktion in diesem ersten Band. Ne? Wenn man sich aber vorher nochmal auf die Zirkulation konzentriert, dann wie erscheinen da die Menschen, die Individuen dieser Gesellschaft? Sie erscheinen als Freie und Gleiche, als Warenverkäufer, Betrug auf keiner Ebene, Harmonie überall und so weiter. Und doch führt es dazu, dass man in die kapitalistische Produktion muss und sich kapitalistische Produktion angucken muss, wo eben nicht mehr Freiheit und auch nicht mehr Gleichheit herrscht, sondern das funktioniert nach ganz anderen Mechanismen. Ich finde das, wahrscheinlich ist es auch deshalb ja so oft diskutiert worden, diese einfache Zirkulation, diese Anfangskapitel sind auch deshalb wichtig, weil er da auch nochmal so was, das Fetischkapitel dranhängt, weil er sagt, das ist eigentlich eine zentrale Ebene, auf der sich verkehrte Vorstellungen ergeben. Ja. Hier ist die zentrale Ebene, würde ich mal sagen, von verkehrten Vorstellungen von dieser Gesellschaft. Ja. Und zwar sind die so hartnäckig, diese Vorstellungen, dass sie eben jahrhundertelang anscheinend auch verhindern, dass man das irgendwie dann doch nochmal genauer durchblickt. Ja? Dass man sich für ein Individuum hält, für was frei ist und frei und gleich ist. Ja? Dass diese Form von Äquivalententausch als die der Inbegriff von Gerechtigkeit und Freiheit gilt. Ja? Dass es sowas wie individuelle Arbeit gibt. Also ich kenne kaum eine Marx-Interpretation, die nicht behauptet, die Arbeiter sind Monaden, ja, so erscheinen sie in diesen ersten drei Kapiteln auch, da erscheinen ja gar keine Arbeiter, ne, da wird ja nur irgendwas hergestellt, die allenfalls gesellschaftlichen Kontakt haben auf der Ebene, wo sie ihre Waren verkaufen. Zeigt mir ein Buch, das das anders diskutiert, wenn es Marx diskutieren. Ne. Ich würde sagen, man muss das aber so lesen, dass er sagt, auf der Ebene der Zirkulation würde es so erscheinen, wenn man auf so Arbeit diskutiert, dann erscheint es genau so, als ob die Individuen so arbeiten. Ja. Fakt ist, dass sie ja ganz anders arbeiten. Sie arbeiten zum Großteil innerhalb von Strukturen von großer Industrie und sie haben da sehr wohl gesellschaftlichen Kontakt zueinander. Ja. Das ist eine Sphäre, in der soziale Erfahrungen gemacht werden, in der man Herrschaftserfahrungen macht, in der man Ausbeutungserfahrungen macht, in der Kämpfe stattfinden um Arbeitszeit, um Arbeitsbedingungen, um alles Mögliche. Ja. Das wird aber fast nie diskutiert, leider, meines Erachtens. Dass das auch eine zentrale Sphäre ist. Es gibt ganz viele Marx-Interpretationen, die arbeiten sich 100 Seiten lang ab, immer nur an diesem Kapitel 1, 2, 3. Und die diskutieren dann aber auch alles auf dieser Ebene. Dann diskutiert man aber alles auf so einer Ebene von einfacher Zirkulation. Und dann erscheint, wenn man immer nur diese Vorstellung hat, ja, die Menschheit oder die Gesellschaft besteht aus diesen Individuen, die individuell was machen und gleich sind und frei. Wenn man sich auf so einer Vorstellungsebene Arbeit vorstellt, kommt man immer nur auf sowas wie einfache Warenproduktion. Dann produzieren die Individuen eben ihr eigenes Ding und sowas und verkaufen es dann auf dem Markt. Das taugt nie als Beschreibung kapitalistischer Produktionsweise, aber guckt euch die Bücher an, ja, wie viele das immer wieder schreiben. Die Konsequenz davon ist, dass sie sich um Produktion gar nicht mehr weiter kümmern. Dass sie eigentlich nur noch diskutieren, weil ja da der gesellschaftliche Kontakt stattfindet auf der Ebene der Zirkulation, wo sie ihre Produkte, Michael Heinrich, ne? Lest mal durch, wie Michael Heinrich dann immer Kapitel 2 beschreibt. Die Arbeiter treten in Kontakt zueinander, verkaufen dann ihre Produkte und so weiter. Ja? Das ist ja nur ein abstraktes Modell, wie es erscheinen würde, wenn man auf der Ebene bliebe. Ja? Aber man kann ja nicht so tun, als ob so kapitalistisch produziert wird. Es ist ja ganz anders. Keiner, der in der Fabrik arbeitet, verkauft anschließend seine Waren irgendwo auf dem Markt. Ja? Es stellt sich auch nicht irgendwie erst im Verkauf der Waren her, ob seine Arbeit diesen Wert hat, sondern die steht in der Regel, heute auch nicht mehr so oft, aber im Arbeitsvertrag steht, was die wahre Arbeitskraft für einen Wert hat oder was sie kostet. Ja? Die Arbeitsverhältnisse selber werden in der Regel, finde ich, wenig diskutiert, auch von Marxisten und von Linken nicht. Und dabei denke ich, dass, wenn man sich schon diese Mühe macht, dieses Buch so, ja, drei Kapitel gehen zur Zirkulation und dann gehen die restlichen 25 handeln von der Produktion. Jetzt geht das Buch weiter. Ja. Es gibt den Band 2, selten rezipiert, nicht diskutiert, ja. Da geht es wieder um die Zirkulation, aber um die Zirkulation, wie sie erscheint, wenn sie Zirkulation des Kapitals ist. Das war ja vorher gar nicht der Fall. Es ging ja erstmal nur um Waren, da ist ja erstmal von Kapital noch nicht die Rede, auch wenn das immer vorausgesetzt ist. Und erst dann, wenn man das diskutiert hat, kommt man zu Band 3, das Kapital, wo die verschiedenen Formen des Profits plötzlich eine Rolle spielen. Ja, also wo aus dem Mehrwert, wie er dann diskutiert, was ja eine Wertkategorie ist, muss der Profit, der auf was anderes bezogen ist, muss ich jetzt nicht erläutern hier, entwickelt wird. Und dann wird gesagt, nur erst wenn man diese Formen alle verstanden hat, wenn man den Mehrwert erklären kann, dann kann man auch sowas wie Zins erklären. Dann ist der Zins nämlich ein Anteil des Werts, ja, der geschaffen worden ist von den Arbeitenden, und der wird aufgeteilt. Der Kapitalismus braucht unbedingt Kredit und Zins, sonst wird er zusammenbrechen. Also muss dieser Zins irgendwo herkommen. Der Zins ist ein Teil des Mehrwerts, so wie der Profit und die Grundrente auch. Ja, eine ganz rationale Erklärung. Und zugleich kommen dann Passagen, wen das interessiert, wo er nochmal diskutiert, die Fetischformen, die an diesem Zins hängen, und sagt, das ist ja sozusagen die erste Form, die verselbstständigste Form von Kapital, die es gibt. Aus Geld wird mehr Geld. Ne? Zauberei, automatisches Subjekt, irgendwie. Ja, mystisch. Ja. Und der Gang, der Darstellungsgang ist meines Erachtens im Kapital der, dass er auf der einen Seite von der ganz abstrakten Ebene anfängt, ganz von allem abstrahiert und erstmal nur mit Ware anfängt. Und zugleich sagt, das hat aber zur Voraussetzung kapitalistische Verhältnisse. Das müssen wir jetzt langsam einholen. Ja? Und es wird immer mehr, es werden immer mehr Bedingungen reingenommen in der Darstellung, bis man auch solche Phänomene wie Zins erklären kann, wo man quasi auf einer Oberfläche der Gesellschaft ankommt, die wiederum aber ganz abstrakt erscheint, weil auf der Oberfläche ist wieder alles verkehrt. Ja? Durch diese ganzen Äußerlichkeiten durch diese ganzen Verkehrungen, die über dieses Kapitalverhältnis entstehen, kann es auf der Oberfläche der Gesellschaft so erscheinen, als ob aus Geld mehr Geld wird. Wir können uns erklären, wenn wir von Band 1 bis Band 3 gelesen haben, wer das nicht durchdacht hat, für den kann das so erscheinen, als ob es Zauberei ist. Und dann fängt er an, das zu erläutern nochmal und sagt, das kann sich wiederum heften an historische Gestalten und historische Erfahrungen, die die Leute haben, verkehrte Erfahrungen. Ja? Und fängt dann auch an, ja, Antisemitismus zu diskutieren, zum Beispiel. Ne? Also es gibt dann, anstatt dass man darüber nachdenkt, über die Arbeit und Kapital, verwandelt sich das auf der Oberfläche zu einem Verhältnis von Zins und Unternehmergewinn. Ja? Sodass man eine Koalition hat von den Arbeitenden und dem Unternehmer, der einen Gewinn dafür bekommt, weil er auch was arbeitet, die Arbeit der Aufsicht und was er da alles hat. Und dann gibt es die bösen Kapitalisten, die nur Zins nehmen. Ja, also diese Verkehrung versucht der Marx mit seinen Kategorien da auch erklären zu können. Als fetischistische, ja, die aber eine real, also die historisch dann aber auch anknüpfen an bestimmte verkehrte Vorstellungen, wie man sie aus der Historie kennt. Und da kommen dann die Juden, aber auch die Armenier und sowas für ihn ins Spiel, ja, die traditionell historisch als die Geldverleiher, was auch schon immer falsch war, weil das sind ja nicht alle Geldverleiher, sondern das sind ja auch die Mehrheit arme Schlucker gewesen und nur ein paar Geldverleiher. Aber so ist es mit verkehrten Vorstellungen. Also so versucht Herr Marx dann durch das Begreifen des Kapitalverhältnisses und diese veräußerlichten Formen, auch Fetischformen, die ihnen so begegnen, auch zu erläutern. Damit ist man aber erst beim Ende des Band 3. Achso, noch nicht beim Ende, kommt da noch Grundrente und so. Also damit muss man sich bis mit zur trinitarischen Formel kommen, die alles auf den Kopf stellt und diskutiert, weil dann Lohn, Zins und Rente auf einer Ebene diskutiert werden, ne? Als drei Formen der Einkünfte, die auf drei Formen des Eigentums bezogen sind. Arbeit, Boden, Kapital. Heute ist das so, dass Friedman, glaube ich, war das, ne? Der hat so fünf Kapitalsorten. Alles, das ganze Wirtschaften besteht aus fünf Kapitalsorten. Und potenziell könnte jeder alle haben und sein Portfolio halt irgendwie streuen. Ne? Gibt es dann irgendwie Humankapital, ne? Finanz- oder Geldkapital und irgendwie noch fünf andere Sorten. Und man könnte dann auf der theoretischen Ebene sagen, naja, ja, alle, nehme ich mal an, oder alle, die irgendwie nur arbeiten, haben ihr Portfolio eben schlecht gestreut. Einseitig gestreut und nur Humankapital gekauft. Oder ihr verkauft halt nur Humankapital, müsstet halt was anderes verkaufen. Ja, der Fondsmanager hat versagt und hat das Portfolio ungünstig, einseitig, ja, haben andere geschickter gemacht. Damit wäre man erstmal am Ende des ersten Band, das ist Kapital, eigentlich das Band 3, wie wir es kennen. Aber was den Marx'schen Plan anging, eigentlich erst bei dem ersten Teil des Kapital, weil der ursprüngliche Plan war, 6 Bände zu schreiben, bis man tatsächlich das Kapital auf Weltmarktebene begrifflich durchdrungen hat. Ne? Da hätte jetzt noch gefehlt, klar, was fehlt? Ein Buch zur Lohnarbeit, ein Buch zur Grundrente, das Buch zum Staat und am Ende das Buch zum Weltmarkt. Eins habe ich vergessen, es fehlt auch irgendwas zwischendrin. Muss ich mal nachgucken. Ja? Also das war der ursprüngliche 6-Bände-Plan. Und der Weltmarkt, das ist die Form, wo er in den Grundrissen so schön sagt, da Kapital, Lohnarbeit, Grundrente, Staat, Weltmarkt sind 5. Irgendwas fehlt. Kann ich da nochmal nachgucken. Aber der Weltmarkt am Ende, und zwar der Weltmarkt als das Übergreifen der bürgerlichen Gesellschaft über den Staat. Schöne Formulierung, finde ich, weil er da nochmal deutlich macht, dass der Staat selbst eine beschränkte Form ist. Notwendig für das Kapital, ja, und der Staat immer auch als Nationalstaat, also als mehrere Staaten gedacht, als Abgrenzung zueinander. Und zugleich hat das Kapital ja die Tendenz, immanent notwendig, international zu sein. Was schert das nationale Grenzen? Es sei denn, sie nützen ihm gerade. Ja? Stand immer in der FAZ als Werbung früher. Das Kapital denkt international. Weil es auf dem Weltmarkt bezogen ist. Die Arbeiterklasse noch nicht. Muss noch kommen. Ne? Aber der Weltmarkt als das Übergreifen der bürgerlichen Gesellschaft über den Staat, also das wäre das letzte Buch gewesen, damit hätte man sozusagen das Kapital in seiner Totalität erfasst und hätte sozusagen alle Bedingungen für die Kritik der politischen Ökonomie. Man hat noch nichts über Psychologie oder irgendwie sowas jetzt geschrieben, ja, aber für die Kritik der politischen Ökonomie sozusagen alle Bedingungen angegeben, die man begreifen müsste, die aufgehoben werden müssten, damit Kapital aufgehoben wäre. Das sind dann diese negativen Bestimmungen, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Ja. Das mag dann vielleicht irgendwie erstmal enttäuschend wenig sein, wenn man genauer darüber nachdenkt, ist das, finde ich, doch relativ viel. Wo man ja zumindest negativ sagen kann, naja, sozialistische Formen, die meinen, es reicht nur, den Staat zu erobern. Ja? Kann man damit gleich kritisieren. Den Staat alleine zu kritisieren, die Produktionsverhältnisse so zu belassen, ist nur die halbe Miete. Ja? Nur den Zins abzuschaffen und den Rest zu belassen, ist Blödsinn. Ja? Es in einer Nation zu versuchen, ist idiotisch. Auch nur in 5 Nationen es zu versuchen, ist idiotisch. Die Perspektive kann immer nur sein, und zwar, und da schließt sich der Kreis auch nochmal zu dem Proudhon, das ist ja schon durch die bürgerliche Gesellschaft vorgegeben. Bürgerliche Gesellschaft ist ja schon eine Gesellschaft, die an Universalität oder an Universalismus ja schon einen Grad an Verwirklichung hat, wie es vorher niemals vorher gab. Der Weltmarkt ist ja eine universale Gestalt von Allgemeinheit. Leider eine verkehrte. Aber es ist ja schon Allgemeinheit, wie sie der Vernunft. Vernunft verlangt immer das Allgemeinheit. Also Freiheit kann immer nur allgemein gefordert werden und nicht nur für eine bestimmte Gruppe. Männer, Frauen, Weiße, Schwarze, Moslems oder nicht oder irgendwas. Sondern nur für alle. Und die bürgerliche Gesellschaft hat ja schon eine ganze Menge an universalen Gestalten geschaffen. Die Menschenrechte. Könnt ihr jetzt grinsen und sagen, naja, die Menschenrechte, ja, das ist ja irgendwie auch Ideologie, aber immerhin ist es ein Anspruch auf, was allen Menschen zusteht, an Rechten, und Rechte sind natürlich nur an den bürgerlichen Staat, kann man diese ganze Kette haben. Trotzdem ist es was Universales, was vorher so nie beansprucht worden ist. Der Mensch bei Platon ist natürlich nicht, sind nicht alle Menschen, sondern hat man ja kein Problem damit, dass es Sklaven und andere gibt und so weiter. Ja. Also insofern sagt der Marx auch, und jetzt höre ich auf, in der bürgerlichen Gesellschaft, wenn da nicht schon alle Minen gelegt wären, sie selbst zu sprengen, dann wären alle Sprengversuche Don Quixoterie, steht in den Grundrissen irgendwo. Ja. Also man muss anknüpfen an der bürgerlichen Gesellschaft, aber nicht so wie der Proudhon, indem er ihre Ideale verwirklicht, sondern indem er sie aufhebt. Aufhebt in so einem hegelischen Sinn. Nicht einfach alles zerstört, sondern ja, Freiheit anders denkt, aber nicht dahinter zurückfällt, hinter die bürgerliche. Also eine letzte Formulierung noch. In diesem Text zur Judenfrage sagt der Marx ja in der Kritik an der bürgerlichen Freiheitsvorstellung, es kann nicht darum gehen, dass die Freiheit des anderen die Grenze meiner Freiheit, als Grenze meiner Freiheit erscheint, sondern die Freiheit des anderen muss die Verwirklichung meiner Freiheit sein. Das ist die Idee. Und das wäre Aufhebung von bloß individueller Freiheit, ne? Ohne dahinter zurückzufallen und kollektivistische Diktatur oder sowas. Also das ist sozusagen die große Aufgabe, die man sich damit stellt, mit der Kritik am Kapitalismus. Jetzt habe ich lange geredet. Viel länger, als ich eigentlich wollte. Ich würde vorschlagen, machen wir 10 Minuten Pause. Und dann können wir in die Diskussion einsteigen.